Heute unternehmen wir gemeinsam eine Weltreise. Und zwar in die sagenumwobenen Gefilde der Psycho-Welt. Einem YouTube-Kanal, der sich scheinbar einer recht großen Beliebtheit erfreut und bei dem ich mir dachte, dass es sich vielleicht lohnt, mal nachzusehen, mit was ich es hier eigentlich zu tun habe und ob ich vielleicht noch etwas dazulernen kann. Fangen wir mal mit der YouTube-Kanalbeschreibung an. Psycho-Welt, coole Fakten über den Menschen und mehr. Lernt jeden Tag interessante Dinge. Bei uns wird es nie langweilig. All unsere Fakten und Studien beruhen auf sauberer Recherche. Fakten, Fakten, Fakten. Die Kanalbeschreibung erinnert stark an eine Fokuswerbung von 1995. Fakten, Fakten, Fakten. Hier wird der Eindruck vermittelt, die dargestellten Inhalte wären sorgfältig untersucht und belegt. Ob das auch tatsächlich der Fall ist, kann man eventuell auf der Facebook-Seite von Psycho-Welt sehen. Diese trägt den klangvollen Namen Psychologische Fakten. Noch mehr Fakten also. Schauen wir mal rein. Je weniger du auf Negatives reagierst, desto friedlicher wird dein Leben. Die Formulierung ist schon mal schwammiger als SpongeBob. Was fällt denn alles unter die Kategorie Negatives, auf das ich nicht reagieren soll? Angenommen, meine Freundin betrügt mich. Soll ich dann möglichst nicht darauf reagieren und dann ist schon alles schön und gut für meinen Seelenfrieden? Oder wenn ich in der Schule nur schlechte Noten schreibe? Sollte ich das einfach ignorieren, um meine innere Balance nicht aus dem Gleichgewicht zu bringen? Ein ganz schön fragwürdiger Ratschlag. Wenn man auf so etwas nicht reagiert, bleiben die Probleme in der Regel bestehen und es findet keine Besserung statt. Wie das zu einem friedlicheren Leben führen soll, wird leider nicht näher erläutert. Als Seite, die sich mit Psychologie beschäftigt, sollte hier eigentlich bekannt sein, dass es Teil der Verhaltenstherapie zur Behandlung von Angststörungen ist, sich den betreffenden Ängsten zu stellen. Somit wird in der Therapie auf etwas Negatives reagiert, um Patienten ein friedliches Leben zu ermöglichen. Wieso die Aussage, je weniger du auf Negatives reagierst, desto friedlicher wird dein Leben, hier trotzdem als psychologischer Fakt präsentiert wird, bleibt ein Rätsel. Vor allem, weil weder Belege noch Quellen verknüpft werden. Würde der Name der Seite lauten, aus der Luft gegriffene Pseudo-Weisheiten, könnte ich darüber vielleicht noch hinwegsehen. Aber so wird hier eine Behauptung unreflektiert als Fakt dargestellt. Gut. Vielleicht hatte ich auch einfach nur einen schlechten Start mit der Seite. Und die anderen Bilder bieten allesamt feinste psychologische Fakten, die mich locker vom Hocker hauen. Das mit dem Fake-Lächeln ist mir zu anstrengend. Ich bevorzuge lieber den Halt deinen Maul, du Pisser-Blick. Es wird immer Leute geben, die dir Steine in den Weg legen. Du musst sie nur aufheben und den an den Kopf werfen. Ihr kennt das. Menschen, bei denen man schon, wenn sie reflexhaft Luft holen, denken muss, halt bloß deine dämliche Fresse. Okay, okay, lassen wir die Rechtschreib- und Grammatikfehler mal außen vor und ignorieren auch die allgemeine Ausdrucksweise. Wieso hält der Betreiber der Seite es für ansatzweise angebracht, diese Sprüche als psychologische Fakten zu präsentieren? Es scheint keine inhaltlichen Richtlinien zu geben und man kann offenbar quasi alles dafür nutzen, um daraus Content für die Seite zu kreieren. Passt auf! Du bist ein Party-Animal, wobbly, wobbly, wobbly, wobbly, wobbly. Der Inhalt der Facebook-Seite sind also weitgehend oberflächliche Statements ohne Substanz. Man nimmt einfach ein Bild und denkt sich einen Spruch dazu aus. Und wenn einem mal nichts einfällt, bedient man sich eben bei der Konkurrenz. Das durfte ich zumindest bei Twitter lesen, wo der Betreiber einer anderen Seite Psycho-Welt Plagiatsvorwürfe macht. Und die Vorwürfe erscheinen auf den ersten Blick auch berechtigt, besonders wenn man der Aussage Glauben schenken mag, dass Psycho-Welt vorhatte, die Konkurrenzseite Weltfakten zu kaufen. Aber vielleicht sind Bilder mit Sprüchen auch einfach nicht die Königsdisziplin von Psycho-Welt und sie können in Videoform ihre Fakten wesentlich besser veranschaulichen. Ein Blick auf die Videoübersicht ihrer YouTube-Seite lässt allerdings anderes erahnen. Im Schnitt sind die Videos nur etwa 3 Minuten lang. Das ist für komplexe, psychologische Themen ein ziemlich enges Zeitfenster. Vor allem, wenn es sich dabei fast immer um Auflistungen handelt, bei denen ein Punkt in etwa 15 Sekunden abgehandelt wird. Aber genug der Vorab-Analyse. Schauen wir uns mal ein paar Videos an. Das erste Beispiel, das wir betrachten, trägt den Titel 10 Anzeichen dafür, dass du ihm nichts mehr bedeutest. Liebt er mich? Es soll Hinweise darauf geben, ob die emotionale Bindung zwischen zwei Partnern angeschlagen ist. Das Konzept so allgemeiner Beziehungsratschläge ist schon fragwürdig und Quellen oder Belege für die dargestellten Punkte gibt es wieder nicht. Das Einprägsamste an diesem Video war für mich allerdings Punkt Nummer 10. Und jetzt sind wir auch schon am Ende. Nummer 10. Du bist für alles verantwortlich, was geschieht. Wenn du ein Mann bist, dann bist du für alles verantwortlich, was zwischen euch passiert. Nur Männer können solche Situationen verstehen. So, das war's. Okay, nochmal langsam. Ich lasse keinen Kontext weg. Habe es mir 20 Mal angehört und mitgeschrieben. Trotzdem ergibt das doch überhaupt keinen Sinn. Nummer 10. Du bist für alles verantwortlich, was geschieht. Wenn du ein Mann bist, dann bist du für alles verantwortlich, was zwischen euch passiert. Nur Männer können solche Situationen verstehen. Also es geht darum, dass der Partner einen nicht mehr liebt. Aber wenn man ein Mann ist, dann ist man für alles verantwortlich. Ja, aber für was denn genau und warum? Wie ist das bei männlichen homosexuellen Paaren und wieso können nur Männer solche Situationen verstehen? Was überhaupt für Situationen? Na gut, das Video hinterlässt auf meiner Stirn nur Fragezeichen, aber vielleicht hilft mir das nächste weiter. 7 psychologische Tricks, damit andere dich sofort mögen. Der Titel ist ungefähr auf einem Niveau mit Spam-E-Mails aller. So kannst du in einem Monat 15 Kilo abnehmen oder so verdienst du ganz einfach von zu Hause 10.000 Euro im Monat. Es wird erstmal viel versprochen, was vermutlich nicht gehalten werden kann. Quellen und Belege für die Funktionalität der Tricks sucht man hier übrigens wieder vergebens. Nummer 2. Lächel und die Welt lächelt mit dir. Das ist vermutlich echt kein ganz schlechter Tipp, aber das mit dem Fake-Lächeln ist mir zu anstrengend. Ich bevorzuge lieber den Halt-Dein-Maul-Du-Pisser-Blick. Leichte Widersprüchlichkeiten fallen auch in anderen Zusammenhängen auf. Im Video 12 Anzeichen dafür, dass du die eine bereits gefunden hast, heißt es Nummer 1. Sie respektiert deine Eltern. Für diese steile Behauptung gibt es wieder keine Belege. Außerdem wird im Video 5 einfache Beziehungswahrheiten, die du kennen solltest, zum gleichen Punkt gesagt. Nummer 4. Glückliche Paare verstehen sich blendend mit den Freunden und der Familie des Partners. Auch wenn es natürlich schön ist, wenn man sich in seinem Freundeskreis und seiner Familie absolut willkommen und wohlfühlt, ist auch das eher ein Irrglaube. Und auch hierfür finden sich in der Videobeschreibung keinerlei Belege. Die Widersprüchlichkeit der Aussagen wäre vermutlich weniger stark ausgeprägt, wenn man sie nuancierter und differenzierter im Kontext betrachten würde. Doch dafür fehlt offenbar die Zeit und die Motivation. Die schnelle und unsorgfältige Arbeitsweise führt dazu, dass die meisten Videos von Psychowelt eine klischeehafte Darstellung der Realität zeigen, die oft fragwürdige Menschenbilder und Verhaltensweisen propagiert. In dem Video 10 schlimme Fehler, die jede Beziehung ruinieren können, lautet Punkt 1 beispielsweise Nummer 1. Sexentzug. Mit Sex kannst du deinem Partner zeigen, wie sehr du ihn willst und dass du ihn begehrenswert findest. Was willst du also mit Sexentzug erreichen? Das wird nur euer Band, das euch zusammenhält, zerstören. Ich weiß, ich wiederhole mich, aber auch hierzu sind wieder keinerlei Quellen angegeben. Leider wird auch nicht definiert, was unter Sexentzug genau zu verstehen ist. Bin ich krank und habe deshalb keine Lust auf Sex? Hat jemand einfach so gerade keine Lust? Ist meine Katze gestorben und deshalb habe ich keinen Kopf für körperliche Liebe? Egal, es ist auf jeden Fall ein schlimmer Fehler, der jede Beziehung ruinieren kann. Außerdem wird mit keiner Silbe berücksichtigt, dass Sex nicht in jeder Beziehung den gleich hohen Stellenwert hat. Und es ist wohl kaum ein guter Ratschlag, dass ich meine eigenen Bedürfnisse ignoriere, mich stattdessen zum Sex zwinge und mich quasi vergewaltigen lasse. An die Leser denken. Dieser Teil der Fokuswerbung scheint leider ignoriert zu werden. Psychowelt scheint sich über die potenziellen Auswirkungen ihrer Inhalte keine Gedanken zu machen. Und generell scheint das oberste Ziel zu lauten, möglichst schnell Content zu produzieren. Es wäre auch nicht weiter schlimm, mit solchen Massenprodukten Leute zu bespaßen. Das Problem ist aber, dass hier angegeben wird, Fakten zu vermitteln, obwohl man eigentlich Mario Bart-Sprüche erzählt. Jungen und vermutlich beeinflussbaren Zuschauern werden ungefilterte Pseudofakten um die Ohren gehauen, die nicht eingeordnet werden und teilweise fragwürdige Werte vermitteln. Ich könnte konkret noch auf viele Videos eingehen und deren Mangel an wissenschaftlicher Methodik und Faktendarstellung kritisieren. Aber ich denke, wir haben einen ganz guten Überblick gewonnen und beenden die Weltreise an dieser Stelle, bevor wir kognitiven Schiffbruch erleiden. Fire Gordon und Radio Röntgen haben ebenfalls Videos zur Psychowelt gemacht und eventuell begebe ich mich auch nochmal auf Weltreise. Für den Moment packt mich allerdings kein Fernweh. Also Freunde, nicht überall, wo Fakten draufsteht, sind auch Fakten drin. Lasst euch keinen Quatsch erzählen und bleibt logisch. Solche Weltreisen kann ich mir vor allem dank meiner Patrons leisten. Vielen lieben Dank an euch alle. Neu dazugekommen ist Said. Herzlich willkommen und vielen Dank. Eure Unterstützung bedeutet mir wirklich viel.